Genau das finden Sie heraus, wenn Sie sich detailliert bewusst machen, was für ein Leben Sie gern führen würden. Rechnen Sie konkret aus, wie viel Geld Sie dafür bräuchten. Bemühen Sie sich darum, Ihre Frequenz ans erwünschte Einkommen anzupassen. Wenn Sie weit von Ihrem Ziel entfernt sind, zwingen Sie sich dazu, Ihre Preise anzuheben. Oder Sie suchen sich ein besser bezahltes Business, eine besser bezahlte Stelle. Umgeben Sie sich mit Menschen und Erfahrungen mit einer höheren Frequenz. Machen Sie Fortbildungen. Bauen Sie Ihr Fachwissen aus. Erstellen Sie Vision Boards mit Bildern davon, wie Ihr Leben aussehen soll. Wie schon gesagt, die Frequenz zu erhöhen, das ist wie einen Muskel zu trainieren. Ein langwieriger Prozess. Fünfte Regel für den selbstbewussten Umgang mit Geld: Bleiben Sie am Ball. Sie müssen Ihre Frequenz hoch und Ihren Glauben an die unbegrenzten Möglichkeiten stark halten, um Ihr Traumhaus zu manifestieren oder zu den Olympischen Spielen zu fahren oder Ihren Wunschpartner zu finden. Sonst riskieren Sie es, wieder in Ihre alten Verhaltensweisen abzurutschen. Das schlechte Verhältnis Ihres Vaters zu Geld, die Angst Ihrer Mutter davor, sichtbar zu sein, das Misstrauen Ihrer geschiedenen Eltern gegenüber Nähe. Um Selbstbewusstsein in Bezug auf Geld zu entwickeln, ist es hilfreich, Selbsthilfebücher zum Thema zu lesen. Ständig. Immer wieder. Meine zwei wichtigsten Stützen waren stets »Denke nach und werde reich« von Napoleon Hill und »Die Wissenschaft des Reichwerdens« von Wallace Wattles. Finden Sie Bücher, die Ihnen helfen, und lesen Sie täglich zumindest eine halbe Stunde darin. Umgeben Sie sich mit inspirierenden Menschen, die Geld nicht für etwas Schlechtes halten, die entweder schon wohlhabend sind oder es anstreben. Achten Sie auf Ihre Gedanken und Ihre Worte. Bemühen Sie sich bewusst darum, Ihre positive Einstellung zu Geld stark und unerschütterlich zu halten. Überlegen Sie ganz konkret, wie viel Geld Sie gern hätten und warum. Es gibt unzählige Möglichkeiten, eine Menge Geld zu verdienen. Die unterscheiden sich natürlich stark, je nach dem Bereich, in dem Sie tätig sind. Doch ein paar Regeln gelten grundsätzlich. Überlegen Sie als erstes, welche Art von Leben Sie führen möchten und warum. Finden Sie heraus, wie viel Geld Sie dafür manifestieren müssen. Wenn Sie nicht wissen, wie viel Ihr Traumhaus kostet, recherchieren Sie. Wenn Sie reisen wollen, legen Sie Ziele und Zeiträume fest und rechnen Sie den genauen Preis aus. Wenn Sie gerne jemand werden möchten, der oft außer Haus ist und schicke Kleidung trägt, kalkulieren Sie die Ausgaben. Wie viel Geld müssen Sie dafür im Jahr verdienen? Im Monat? Pro Stunde? Das Universum springt auf Details an. Das Universum springt auf Energie an. Das Universum springt auf Hammertypen an. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie herumlaufen und behaupten, Sie würden gern 1 Million im Jahr verdienen, oder ob Sie über glasklare Vorstellungen und einen unerschütterlichen Willen verfügen. Tun Sie alles dafür, Ihre Ziele zu erreichen. Erstellen Sie eine Liste und notieren Sie ganz genau, was Sie wollen. Wie teuer ist es? Warum wollen Sie es? Wie werden Sie sich damit fühlen? Sie müssen voll und ganz dafür brennen und es so sehr wollen, dass Sie nicht zu Verhandlungen bereit sind. Es wird und es muss geschehen, wie lange es auch dauern mag. Legen Sie fest, auf welche Ziele Sie hinarbeiten wollen, und halten Sie die genauen Kosten fest. Setzen Sie sich unter Druck. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie es immer irgendwie schaffen, rechtzeitig das nötige Geld aufzutreiben, wenn es brenzlig wird? Sei es, dass die Miete in einer Woche fällig ist oder Sie sich ganz dringend einen höllenschmerzenden faulen Zahn ziehen lassen müssen. Normalerweise flattert genau dann ein Scheck in Ihren Briefkasten, den Sie ganz vergessen hatten. Oder Sie landen einen unerwarteten Auftrag, bringen plötzlich den Mut auf, jemanden um Geld zu bitten. Oder Sie verkaufen den Schmuck Ihrer Großmutter, treten in Konkurrenz zu den 5-jährigen Limonadenverkäufern am Straßenrand und machen einen riesen Reibach. Plötzlich verbringen Sie Ihre Zeit nicht mehr mit Jammern und Klagen, weil Sie zu beschäftigt dafür sind. Das ist die Macht der Klarheit, der Dringlichkeit, der herumlungern AD-Einstellung. Das Geld ist da, wenn Sie es wirklich und ehrlich wünschen. Es muss Ihnen allerdings so ernst damit sein, dass Sie nicht vom Pfad des Manifestierens abweichen. Egal, was passiert. Der Trick besteht darin, Ihre Träume genauso dringlich, nachdrücklich und entschlossen zu verfolgen. Es ist eine Sache, über sich hinauszuwachsen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und das Schulgeld fürs Kind auftreiben muss. Es ist eine ganz andere Sache, sich aus eigenem Antrieb unter Druck zu setzen, damit man am Ball bleibt, bis man seinen Traum verwirklicht hat. Es ist einfach, wieder in den großen Schlummer zu verfallen. Sie brauchen den Druck, um keinen Rückzieher zu machen, wenn es schwierig wird. Wenn Sie kurz davor sind, zu denken, ach egal, ist doch ganz in Ordnung, neben einem Zwinger voller bellender Hunde zu wohnen, dann besorge ich mir eben Ohrstöpsel und nagle die Fenster zu. Es geht darum, zu agieren, statt zu reagieren. Darum, sich nicht länger wie ein Opfer zu verhalten und äußere Umstände über das eigene Leben bestimmen zu lassen. Deshalb handeln Sie gefälligst wie ein Hammertyp und erschaffen sich ein Leben, das Sie selbst in ungläubiges Staunen versetzt. Eine gute Methode, sich auf dieses höhere Niveau zu befördern, besteht darin, eine höhere Untergrenze festzulegen. Oft wagen wir den Sprung ins Ungewisse nur, wenn es unbedingt nötig ist oder wir irgendein Feuer löschen müssen. Etwa, wenn eine hohe Rechnung zu begleichen ist. Da es hier aber darum geht, Sie zu verändern und nicht nur Ihr Einkommen, könnten Sie einfach beschließen, zu den Menschen zu gehören, die immer einen bestimmten Betrag auf der hohen Kante haben. Seien Sie jemand, der nicht ständig in Not und in Panik gerät. Überlegen Sie sich eine Zahl und legen Sie fest, dass Ihr Kontostand niemals darunter sinken darf. Erlauben Sie sich keine Ausnahmen. Wenn Sie beispielsweise entschieden haben, dass Sie immer 2000 Euro auf dem Girokonto haben wollen, macht Ihnen das Feuer unterm Hintern, sobald Sie in die Nähe dieses Betrags kommen. Sie können auch beschließen, immer 10% Ihres Einkommens für wohltätige Zwecke zu spenden, unter allen Umständen. Ändern Sie Ihre Grundbedingungen. Damit verhindern Sie, ständig in Schwierigkeiten zu geraten. Entwickeln Sie ein Bewusstsein dafür, wie Sie mit Geld umgehen, wie Sie daran kommen und wie Sie es empfangen. Malen Sie sich aus, das Geld zu haben und sich die gewünschten Dinge oder Erlebnisse leisten zu können.